In der Zeit, wo die Hochachtung aller Menschen vor Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und der anti-japanischen Heldin Kim Jong-suk immer heißer wird, wurde das russische Komitee für die Verehrung der großen Menschen von Paektusan neu gebildet. Am 17. Juli fand in Moskau eine Gründungsfeier statt. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten der Regierung, Parteien und Gesellschaften von Russland und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVK in Russland und die Mitarbeiter der DVK-Botschaft. Die Teilnehmer legten am Bild, in dem Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, Blumenstrauß nieder und verbeugten sich davor.